Sputnik Lounge. Die Dualklaue-Formation besteht aus zwei Leuten, André Kronefeld alias André Rewitz und DJ Public alias Sebastian Vogel. Beide kommen aus Dessau und André haben wir euch ja schon solo präsentiert. Beide sind seit circa 5 Jahren als DJ am Start und seit fast 2 Jahren gibt es das Projekt Dualklaue. Das Set der beiden ist im Ping-Pong-Style gemixt, je 4 Platten von einem DJ. Stilistisch gibt's, wie von André Kronefeld ja schon gewohnt, progressiven Techno. Also checkt's aus, Infos unter www.sputnik.de. Sputnik Lounge. We'll be right back. don't want none of me here. Because I will cut you. I will cut you like Edward Scissorhands would. Because you know what? I am fierce. I'm the baddest bitch up in this room. I'm just throwing nothing but shade. Shade. Nothing but shade. Trees, bitch. Trees are all over the place, bitch. Shade. Try to come for me, girl. No. Cut. You can't come for me, bitch. Because I am the one in this place. I'm just fierce, honey. Fierce. Pussy, cunt. Fierce. Everything, bitch. I am the bitch up in this room. I am Queen Motherfucking B. And I am fierce, and there's no other bitch that can compare. Sputnik Lounge. Spotmag Lounge. We'll be right back. Thank you. Lounge. Vor gut 6 Jahren hat David Bartke angefangen, sich das Equipment zum Auflegen zusammenzusparen. Das Mixen hat er sich dann alleine beigebracht. In seiner Plattensammlung findet man hauptsächlich harten, minimalistischen Techno. Aber er hat auch ein paar gute Hausscheiben und Drum-and-Bass-Platten zu bieten. Auf größeren Events hat er noch nicht gekickt, aber er ist jetzt des Öfteren im Cyberspace-Café Orbit in Magdeburg zu hören. Sein Set für die Lounge ist der erste offizielle Mix von ihm, den ihr auch auf seiner Homepage finden könnt. Den Link dazu findet ihr wie immer bei uns im Netz. Sputnik Lounge. Thank you.

Sputnik Lounge. Doors. Der letzte DJ der heutigen Lounge ist Daniel Sänger aus Widerstedt. Daniel legt als Dr. Sänger seit 2 Jahren vor allem Schranz und Techno auf. Live-Erfahrungen hat er aus dem Manegekeller in Aschersleben und wenn ihr ihn mal buchen wollt, wendet euch an die Konzept-Crew. Infos dazu wie immer unter www.sputnik.de. Sputnik Lounge. We'll be right back. Thank you.